ins Himmels Stürme, seit dem ersten Blick. Drehen wir immer höher, jeder Tag ist wie Musik. Wir tanzen durch die Nacht. Wir feiern unser Leben, das mit jedem Beat, den Sonnenstrahlen entgegen, sowas von verliebt. Wir tanzen durch die Nacht. Mein Herz, das schlägt, und dein Herz, das bebt. Wir sind tausend Melodien. Wir tanzen durch die Nacht. Wir rasen durch das Leben aufeinander zu. Wir sind eine Seele, ein Dauerherz-Tattoo. Wir tanzen durch die Nacht. Und mein Herz, das schlägt, und dein Herz, das bebt. Tausend Melodien, die für unsere Liebe spielen. Wir sind wie millionenfach in jeder Nacht verliebt. Wir sind tausend Melodien, die für unsere Liebe spielen. Wir sind wie millionenfach in jeder Nacht Musik. Millionenfach in jeder Nacht verliebt. Wir sind tausend.